Es ist 7:05. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan Heinemann. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Plastikklappboxen sind offenbar für Diebe ein Riesengeschäft. Im Rhein-Neckar-Raum sollen 4 Verdächtige solche Boxen im großen Stil gestohlen und wiederverkauft haben. Der Schaden mehr als 1 Million Euro. FFH-Reporter Marc Wilhelm. Die flachen Klappboxen kennen wir zum Beispiel aus der Obst- und Gemüseabteilung vom Supermarkt. Diese Plastiktransportkisten, die sollen die Verdächtigen gewerbsmäßig über Bundesländergrenzen hinweg gestohlen und dann weiterverkauft haben. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler jede Menge Beweise, unter anderem in Speyer alleine mehr als 1000 solcher Kisten. Die Männer im Alter zwischen 17 und 27 sitzen in Untersuchungshaft. Marc Wilhelm, Ludwigshafen. Wie kann ein gerechter und dauerhafter Frieden in der Ukraine geschaffen werden? Dazu will die Schweiz eine internationale Konferenz veranstalten, teilte das Außenministerium mit. Über 160 Staats- und Regierungschefs hat das Alpenland auf Bitten der Ukraine eingeladen. Die Konferenz soll im Juni stattfinden. Angreifer Russland wird nicht dabei sein, hieß es. Moskau habe mehrfach öffentliche Teilnahmen abgelehnt. Sie sind rot, süß und saftig. Die ersten hessischen Erdbeeren sind reif. Heute wurde in Darmstadt offiziell die Erdbeersaison eröffnet. FFH-Reporter Christian Etz. Mehrere hundert prall gefüllte Erdbeerkörbchen stehen hier am Spargelhof Appel in Darmstadt bereit. Wohin man sieht, überall Erdbeeren. Mit der Krönung der neuen hessischen Erdbeerkönigin Wiebke I. durch Landwirtschaftsminister Ingmar Jung hat die diesjährige Saison vorhin offiziell begonnen. Insgesamt blicken die Erdbeerbauern dieses Jahr optimistisch auf die anstehende Saison. Vor allem durch den ungewöhnlich frühen Start dieses Jahr freuen sich viele auf umsatzstarke Monate mit vielen leckeren Früchten. Christian Etz, Darmstadt. Bei diesem Streit ging's um die Wurst. Weil ihm die Bockwurst nicht geschmeckt hat, hat ein 43-Jähriger in einer Tankstelle in Kaiserslautern randaliert, berichtet die Polizei. Der Kunde warf die Wurst über den Tresen, beleidigte den 18-jährigen Verkäufer und schlug ihn mit einer Plexiglasscheibe ins Gesicht. Anschließend wollte er noch Alkoholflaschen klauen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Mann. Riesennachfrage heute nach den letzten Tickets für die kommende Fußballheim-Europameisterschaft. Zwischenzeitlich waren mehr als 500.000 Fans in der Warteschlange. Insgesamt stehen aber nur noch 100.000 Tickets zum Verkauf. Die EM startet am 14. Juni mit dem Auftaktspiel der DFB-11 gegen Schottland. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Liebe Autofahrer, Obacht bitte auf der A7 Fulda-Kassel zwischen Homberg-Efze und Malsfeld liegt ein Rad auf der Fahrbahn. Achtung auch, im Landkreis Limburg-Walburg zwischen Hadamar und Offheim sind in beiden Richtungen Schafe auf der Straße. Generell im FFH-Land mal vorsichtig fahren, denn es gibt gebietsweise starken Regen- und Aquaplaning-Gefahr. Dann die A5 Kassel-Frankfurt zwischen Bad Homburger Kreuz und Nordwestkreuz Frankfurt ist die linke Spur wegen Überschwemmung gesperrt. Fahren Sie da bitte vorsichtig ran. A661 Egelsbach-Oberursel zwischen Frankfurt-Friedberger Landstraße und Frankfurt-Eckenheim. Da sind in beiden Richtungen die Fahrbahnen teilweise leicht überschwemmt. Auch da bitte ganz vorsichtig fahren. A661 Egelsbach-Oberursel zwischen Offenbach-Kaiserlei und Frankfurt-Heddernheim streckenweise stockender Verkehr wegen eines kaputten Autos auf der rechten Spur. A661 Oberursel-Egelsbach zwischen Bad Homburger Kreuz und Offenbach-Kaiserlei immer nochmal streckenweise stockender Verkehr. Und B45 Dieburg-Hanau zwischen der A3-Auffahrt Hanau und dem Tannenmühlkreisel ist wegen eines Unfalls nur die linke Spur frei. Deswegen gerade 2 Kilometer Stau ab Rottgau-Hainhausen. Bitte fahren Sie auf der A3 weiter zum Seligenstädter Dreieck und dann auf die A45 Richtung Hanau. FFH, das Wetter. Ja, bis in die Nacht ziehen sie rein, die Unwetter. Mit Gewittern und Starkregen, da kühlt es ab auf bis zu 7 Grad. Und auch morgen ist es dann nicht mehr so warm. Es wird nur noch so 15 bis 18 Grad geben. Es ist kühl und immer mal wieder so ein bisschen Regen können wir verzeichnen. In dem Buch, was keiner braucht.